Danny spürt, wie sein Gesicht sich zu einem breiten Grinsen verzieht. Es ist der erste echte Ausdruck von Freude, seit er aus dem verdammten Traum aufgewacht ist. Seither spukt Gilbert in seinen Gedanken herum. Nicht einmal, wenn er mit Stevie telefoniert, kann er den Inspektor ganz aus seinem Kopf verbannen. Der Mann erinnert ihn an irgendein Tier, vielleicht einen Vielfraß, das seine Beute erst dann aus den Klauen lässt, wenn sie mausetot ist. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Wie wär's, wenn wir uns bei Dabneys treffen, um zu feiern, bei einem ordentlichen Frühstück? Ich lade Sie ein. Dabneys ist im übernächsten Ort, weshalb es dort eher keine Probleme geben dürfte, zumal das Foto in den Zeitungen aus einer Zeit stammt, wo Danny wie der Gitarrist Rod Price von Foghat aussehen wollte. Klingt gut. Vielleicht bringe ich einen Freund mit, den jungen Mann, der mir bei der Arbeit geholfen hat. Aber Jesse sagt, das gehe nicht, so sehr er auch Lust darauf hätte, er müsse um 8 im Sägewerk sein. Außerdem war meine Mom ziemlich wütend, weil ich ihnen gestern geholfen habe. Ich habe ihr gesagt, was man ihnen vorwirft, würde nicht stimmen, aber da hat sie gemeint, das wäre egal, weil ich ein junger Schwarzer wäre und sie wissen schon. Ein Weißer, dem man einen Mord vorwirft, sagt Danny, hab verstanden. Ja, aber ich würde trotzdem mitkommen, wenn ich nicht zur Arbeit müsste. Das freut mich, Jesse. Aber wahrscheinlich hat deine Mutter recht. Als er im Dabneys eintrifft, ist Ball bereits dort. Sie bestellen ein riesiges Frühstück und essen alles bis auf den letzten Bissen auf. Danny schlägt vor, die Rechnung zu teilen, doch davon will Ball nichts hören. Er fragt Danny, was der nun vorhabe. Danny erzählt von seinem Plan, nach Colorado zu ziehen, um in der Nähe seines Bruders zu sein, ein Autist mit einer besonderen Begabung. Das habe schon der Psychologe festgestellt, von dem er als Jugendlicher untersucht worden sei und der sie als eidetisches Phänomen bezeichnete. Einfach ausgedrückt, Stevie könne sich Objekte und ihren Ort wie fotografisch merken. Darüber unterhielten die beiden sich eine Weile. »Mir geht etwas im Kopf herum«, sagt Ball, als sie das Restaurant verlassen. »Darüber denke ich schon seit unserer ersten Runde mit diesem Widerling Gilbert nach, aber seit ich die Kommentare im Eagle und im Telescope gelesen habe, könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich funktioniert.« »Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Was für Kommentare?« »Na, wahrscheinlich lesen Sie sowas nicht. Es ist so ähnlich wie die Leserbriefe, die man früher an die Redaktion geschickt hat. Wenn man in der Internetausgabe was gelesen hat, kann man es kommentieren, und zu den Berichten über Sie gibt's eine Menge Kommentare.« »Hängt ihn doch einfach am nächsten Laternenmast auf«, sagt Danny. »Hier, sowas steht durchaus auch da, klar. Aber Sie werden überrascht, wie viele Leute glauben, dass Sie tatsächlich geträumt haben, wo die Leiche war. Die berichten alle etwas Ähnliches, zum Beispiel wie ihre Oma alle aus dem Haus gescheucht hat, weil sie wusste, dass der Propangastank explodieren würde, oder wie sie wussten, dass ihr Flugzeug abstürzen würde, weshalb sie einen späteren Flug genommen haben.« »Das sind Vorahnungen«, sagt Danny, der ein bisschen recherchiert hat, »nicht dasselbe.« »Ja, aber es gibt auch Kommentare von Leuten, die geträumt haben, wo ein verlorener Ring lag oder wo ihr vermisster Hund war. In einem Fall ging es sogar um ein vermisstes Kind. Da hat eine Frau geschrieben, sie hätte geträumt, dass ein Nachbarsjunge in einen alten Brunnen gefallen ist. Und der Junge lag tatsächlich drin. Die Leute lieben solche Geschichten, weil sie ihnen eine Ahnung davon vermitteln, dass es mehr auf der Welt gibt, als wir wissen.« Er hält kurz inne. »Natürlich meinen andere, sie würden einen derartigen Mist verzapfen, dass man damit eine Biogasanlage betreiben könnte.«